lass die Geige klingen, denn ich will, dass dein Spiel mir den Weg zeigt ins Glück. So oft mag dein Lied schon Erfüllung und Liebe geschenkt. Wer weiß, was geschieht, wenn am Abend die Sonne an mein Herz, der es von Tönen will, es den Ersehnen hält, die ich heut verwöhnen will. Wenn die Zigeuner Geige singt und wenn der Zimbal feurig klingt, will ich zum Zar da nur den Mann, der mich durchs Leben führen soll. Wenn die Musik mich lockt und drängt, hab ich so schnell mein Herz verschränkt. Drum will den Zar da ich geben, den ich erfüllt hab fürs ganze Leben. Ich such den Mann, der mich aus Liebe küsst und der mich liebt. Ich hab' den Mann, der mich aus Liebe